Das sind unsere Themen: Neujahrsempfang bei der Bundeswehr, hohe Anforderungen an Rettungsdienste und Liebenau empfängt Fallersleben. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie Carolina Pfau. Kürzlich fand der Neujahrsempfang der Bundeswehr Nienburg statt. Es trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Vereinen. Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes will die Kooperation mit den Soldaten weiter ausbauen. Die Zusammenarbeit sei im vergangenen Jahr so gut gewesen wie noch nie. Zum Jahreswechsel hat der Landkreis Nienburg den Rettungsdienst neu aufgestellt. Beauftragt wurden das Deutsche Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund. In der Ausschreibung setzte der Landkreis dabei auf höhere Qualitätsstandards als nötig. Eine richtige Entscheidung, so ASB-Geschäftsführer Jens Seewohl. Ja, ich empfinde das als sehr richtig, wobei die Anforderungen für uns jetzt nicht viel höher waren, als wir sie selber vorher schon an uns gestellt haben, sodass also das etwas mehr, was obendrauf gekommen ist, mehr im Bereich der Medizintechnik als in der Personalqualifizierung zu sehen ist. Da waren und sind wir immer schon gut aufgestellt gewesen und das wollen wir auch weiterhin so sein. Die Polizei Nienburg warnt vor der Nutzung von Handys beim Autofahren. Dies führe immer wieder zu Verkehrsunfällen. Darum wurden nun großflächige Banner mit der Botschaft "Tippen tötet" an zwei Stellen in Nienburg angebracht. Im vergangenen Jahr sind 408 Verkehrsteilnehmer im Landkreis Nienburg mit Handy am Steuer erwischt worden. Die Dunkelziffer liege deutlich höher und würde bei uns jährlich über 3 Millionen Verstöße bedeuten, so heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den Handballverbandsligisten SV Aue Liebenau geht es am Wochenende gegen den VfB Fallersleben. Mit dem VfB kommt somit der direkte Tabellennachbar in den Südkreis. Das Team um Trainer Carsten Thomas will den positiven Start vom vergangenen Wochenende nutzen. Der warnt allerdings vor Fallersleben. Das war für mich eigentlich so der Geheimtipp dieses Jahr mit Plätze zusammen. Das waren für mich die Favoriten auf dem Aufstieg. Haben 2 oder 3 Leute dabei, die schon dritte Liga gespielt haben. Die haben sich Ambitionen, oben weiter ranzukommen. Das ist einfach so. Da muss bei uns schon alles passen, wenn wir da was holen wollen. Wir können ja ganz unbeschwert reingehen in die ganze Geschichte. Beginn der Partie ist Sonntag um 16.45 Uhr in Liebenau. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.